Regisseuren Hollywoods, denen es offensichtlich leicht fällt, künstlerischen Ausdruck und Massengeschmack aufs Treffsliste miteinander zu vereinen. Edward mit den Scherenhänden, Alice im Wunderland oder Planet der Affen. Dem Ausnahmeregisseur widmet das Max-Ernst-Museum in Brühl eine außergewöhnliche Ausstellung und es feiert damit nicht nur Tim Burton, sondern auch ein wenig sich selbst. Denn seit 10 Jahren gibt es das Max-Ernst-Museum jetzt. Eröffnet wird die Tim Burton-Ausstellung offiziell morgen, aber Claudia Cosmo hat sie schon gesehen und vor allem, sie hat Tim Burton getroffen. Guten Morgen. Guten Morgen, Frau Weltin. Tim Burtons Filme sind ja regelrechte Designorgien. Da hat man schon eine ungefähre Vorstellung davon, was in einer solchen Ausstellung zu sehen sein könnte. Aber was erwartet die Besucher genau? Na, die Filme sind eingegliedert in den Ausstellungsparcours, aber sehr unauffällig, weil es geht in der Ausstellung The World of Tim Burton um das, was vor oder besser gesagt parallel zu seinem filmischen Schaffen passiert. Und Tim Burton zeigt insgesamt über 500 Zeichnungen, Skizzen, Gemälde, Skulpturen, Fotografien, ganz tolle Polaroids im Großformat oder Storyboards. Und darauf erkennt man auch die Figuren seiner Filme wieder. Da gibt es zum Beispiel diesen niedlichen zusammengeflickten Hund, einmal als Skulptur und auch auf ganz vielen Zeichnungen ist er zu sehen, der ist aus dem Film Frankenweenie. Oder man begegnet auch Skizzen, die Entstehung der Figur Edward mit den Scherenhänden nachzeichnen. Und in der Ausstellung merkt man besonders, dass Tim Burton ein Zeichner ist. Also er zeichnet überall auf Bierdeckel, auf Servietten, auf Zeitungen, also alles, was ihm unterkommt. Und das, was im Brühler Max-Ernst-Museum zu sehen ist, das stammt auch aus seinem privaten Besitz. Es ist also eine sehr persönliche Schau für ihn. Sie sagen, eine sehr persönliche Schau für Tim Burton. Kommt das beim Zuschauer auch so an? Kann man das nachvollziehen? Ja, also man ist sofort als Betrachter in diesen Sog aus diesem bizarren, grotesken und unheimlichen mit reingezogen, in diese Welt voller Monster. So, yeah, my main inspiration were basically monster movies. Meine Hauptinspiration sind vornehmlich Monsterfilme. Naja, also er ist auch sehr witzig und das merkt man in der ganzen Ausstellung auch. Und er schafft es, dass man als Betrachter über die Wirkung dieses Surrealen in seinen Arbeiten hinauskommt, weil alle Figuren von ihm, die verkörpern auch was Emotionales. Und das wird mit surrealen Mitteln rübergebracht und ausgedrückt. Und jeder kann da was Persönliches mit anfangen. Und wenn man will, ist Tim Burton sozusagen ein popkultureller Surrealist vielleicht, obwohl er sich nicht gern in so eine Schublade reindrängen lässt. Er fühlt sich aber trotzdem mit Max Ernst und seiner Arbeitsweise verbunden. Ich bewundere ihn. Er ist ein großer Künstler. Mein Zeug in dieser Umgebung zu wissen, ist etwas sehr Besonderes für mich. Aber ich denke eigentlich auch nicht groß darüber nach. Etwas zu erschaffen und nachzuzeichnen, ist eine emotionale und unterbewusste Angelegenheit. Das ist mir wichtig. Ich überintellektualisiere das nicht. Es ist mehr eine Gefühlsfrage. Denn das ist es ja auch, worum es mir geht, dass man meine Arbeit erlebt und etwas dabei fühlt. So, Tim Burton selbst, aber was fühlt man denn tatsächlich, Frau Cosmo, wenn man durch die Ausstellung geht? Ist das so etwas wie ein wilder Ritt durch die Welt des Tim Burton? Nein, also die Ausstellung ist retrospektiv angelegt und schön geordnet nach Themen. Gott sei Dank. Ja, also es ist nicht wild at heart, um mal den Kollegen von Tim Burton zu zitieren, den Filmemacher. Ich glaube, es ist David Lynch, ne? Wild at heart. Ja. Also es gibt Kategorien wie Filmcharaktere, missverstandene Außenseiter oder nicht verwirklichte Projekte. Und Tim Burton ist übrigens der Erste im Max-Ernst-Museum, der auf die beständige Sammlung reagiert und in den Dialog tritt. Und da beginnt auch der Parcours und führt dann runter in den Ausstellungssaal. Und da ist ein Highlight für mich, eine kleine Schwarzlichtkammer. Da geht man mit der Taschenlampe rein und das machten auch schon die Surrealisten in Paris 1938 bei ihrer Ausstellung. Und an den Wänden erkennt man dann Tim Burtons Zeichnungen. Now I like the black. I always like black because I love, you know, old amusement parks and fun houses and black light painting and Schwarz mochte ich schon immer. Ich liebe all diese Vergnügungsparks und Gruselkabinette mit ihrem Schwarzlicht. Diese Spukhäuser und Geisterhäuser sind Teil meines Lebens. Das mag ich. Haunted house is part of my life that I like. Tim Burton liebt also das Leben im Schwarzlicht, hängt eng zusammen mit dem, was Claudia Cosmo an der Ausstellung in Brühl mag. Wie fällt denn Ihr Fazit aus, Frau Cosmo? Also mich interessiert an der Ausstellung weniger, dass man jetzt so auf Teufel komm raus die Parallelen sucht zwischen Burton und Max Ernst, sondern die Ausstellung zeigt, wie frei Burtons künstlerischer Ausdruck ist. Und der kommt ohne Erklärungen aus, auch weil er Humor mit Horror vereint. Claudia Cosmo über Tim Burton in Brühl und die Ausstellung im dortigen Max-Ernst-Museum ist noch das ganze Jahr über zu sehen. 8:23 Uhr.